Jenseits der Grenzen. Während Uruk unterging, entstanden andere Städte und Königreiche. Alle mit eigener Sprache, eigenen Gottheiten und eigenen Geschichten über Helden, Götter und den Ursprung der Welt. Wie du schon weißt, waren diese Geschichten extrem wichtig, wegen des Zusammengehörigkeitsgefühls, das sie erzeugten. Genau wie die Geschichten über Inanna und Gilgamesch in Uruk. Aber ein Königreich konnte noch so groß sein, es hatte immer Grenzen. Und jenseits dieser Grenzen lebten Fremde, die an andere Geschichten glaubten. Was geschah also, wenn Menschen aus unterschiedlichen Königreichen, die an unterschiedliche Geschichten glaubten, aufeinander trafen? Gab es Ärger oder fanden sie einen Weg, miteinander klarzukommen? Und wenn ja, wie schafften sie das? Wir Menschen haben Angst vor allem, was anders ist. Wir haben Angst vor Fremden, vor unbekannten Orten, vor ungewohnten Speisen und vor Ideen, die uns nicht vertraut sind. Manche Leute denken sogar, wenn ich die Grenzen meines Landes überschreite, werde ich am Ende noch umgebracht. Gleichzeitig fühlen wir uns zu fernen Orten aber auch hingezogen. Manchmal finden wir das, was wir schon kennen, nämlich langweilig, und das Neue, Unbekannte erscheint uns aufregend. Wer weiß, was für Überraschungen hinterm Horizont auf uns warten. Schätze und Wunder, exotische Köstlichkeiten, neue Freunde. Vielleicht treffen wir sogar jemanden, der das Geheimnis des Lebens kennt. Genau deshalb gab es trotz aller Ängste schon immer Menschen, die es drängte, die Grenzen ihrer Heimat hinter sich zu lassen und in die weite Welt aufzubrechen. Aber was genau passierte, wenn Menschen weit weg von zu Hause Fremden begegneten? Lass uns in unserer Fantasie eine kleine Reise unternehmen, um das zu verstehen. Stell dir einen Jungen vor, der vor mehr als 2200 Jahren in einer Stadt namens Ephesos lebte. Er hieß Heraklit und war kurz davor, seine Heimat zum ersten Mal zu verlassen und mit seinem Vater über das Meer in die ferne Stadt Karthago zu segeln. In der Antike haben viele Menschen solche Reisen unternommen und wir wissen durch archäologische Funde und aus alten Dokumenten, wie die Städte Ephesos und Karthago aussahen, mit welchen Schiffen ihre Bewohner segelten und welche Geschichten sie sich erzählten. Natürlich ist Heraklit keine echte Person und was wir über ihn erzählen, ist nicht wirklich passiert. Aber die Städte Ephesos und Karthago gab es wirklich. Heute sind sie allerdings, genau wie Uruk, zwei Ruinenhaufen voller Spinnen, Eidechsen und Archäologen. Doch vor 2200 Jahren war Karthago wohl die größte Stadt der Welt und berühmt für ihren Markt. Kaufleute aus vielen anderen Städten und Gegenden segelten dorthin, um Handel zu treiben. Und einige dieser Kaufleute, das wissen wir, kamen aus Ephesos. Auch Ephesos war eine sehr wichtige Stadt, die für den schönen Tempel der Göttin Artemis bekannt war. Damals wohnten in Ephesos Griechen und es wurde Griechisch gesprochen. Was glaubst du, wohin müsstest du heute reisen, um die Ruinen des Artemis-Tempels zu besichtigen? Nach Griechenland? Nein, in die Türkei. Denn viele Städte an der heutigen türkischen Küste waren vor 2200 Jahren griechisch. Ganz schön verwirrend, oder? Aber so ist das mit der Geschichte. Menschen, Länder, Sprachen und Religionen, alles ist ständig im Wandel.